Wir aber wollen noch einmal richtig fröhlich singen und dabei klatschen und hüpfen. Bist du glücklich, klatsch doch einfach in die Hand. Bist du glücklich, klatsch doch einfach in die Hand. Bist du glücklich und du weißt es, ja, am besten ist, du zeigst es. Bist du glücklich, klatsch doch einfach in die Hand. Bist du glücklich, schwing doch einfach mit dem Arm. Bist du glücklich, schwing doch einfach mit dem Arm. Bist du glücklich und du weißt es, ja, am besten ist, du zeigst es. Bist du glücklich, schwing doch einfach mit dem Arm. Bist du glücklich, stampf doch einfach mit dem Fuß. Bist du glücklich, stampf doch einfach mit dem Fuß. Bist du glücklich und du weißt es, ja, am besten ist, du zeigst es. Bist du glücklich, stampf doch einfach mit dem Fuß. Bist du glücklich, ruf doch einfach laut Hurra! Bist du glücklich, ruf doch einfach laut Hurra! Bist du glücklich und du weißt es, ja, am besten ist, du zeigst es. Bist du glücklich, ruf doch einfach laut Hurra!